Trauer, sich Jahre und dann gegen zu uns und dann gegen zu uns. Ich stamm mit geschwind mit einem Jahr und dann ging er zu uns und dann ging er zu uns. Die Trank ist da, sie ist klar, ja klar, und starr mit einem Jahr, starr mit einem Jahr. Wir haben